Der Herr, von welchem ich's euch brachte, war, ist mir recht, ein Herr von Vilnek. Wolf von Vilnek. Richtig. Weil die Mutter kurz vorher gestorben war und sich der Vater nach, mein ich, Gaza plötzlich werfen musste, wohin das Würmchen ihm nicht folgen konnte, so sandt er's euch. Und traf ich euch damit nicht in Darun? Ganz recht. Es wäre kein Wunder, wenn mein Gedächtnis mich betrüg. Ich habe der braven Herrn so viel gehabt, und diesem habe ich nur gar zu kurze Zeit gedient. Er blieb bald drauf bei Askalon und war wohl sonst ein lieber Herr. Jawohl. Jawohl, dem ich so viel zu danken habe, der mehr als einmal mich dem Schwert entrissen. Ach, schön. So werdet ihr seines Töchterchens euch umso lieber angenommen haben. Das könnt ihr denken. Nun, wo ist es denn? Es ist doch wohl nicht etwa gar gestorben? Lass's lieber nicht gestorben sein. Wenn sonst nur niemand um die Sache weiß, so hat es gute Wege. Hat es? Traut mir, Nathan. Denn seht, ich denke so, wenn an das Gute, das ich zu tun vermeine, gar zu nah, was gar zu Schlimmes grenzt, so tue ich lieber das Gute nicht. Weil wir das Schlimme zwar so ziemlich zuverlässig kennen, aber bei weitem nicht das Gute.